Am Himmel steht noch schwarz die Nacht und rot als Raben fliegen. Verkünder des alldeutschen Heils und von erneuten Siegen. Und dass der Feind kurz übermacht, wird bald schon unterliegen. Seht ihr, die Edlen recken nicht, die schämen bleich und zornig. Verhemmt das blasse Angesicht, der Pfad zu steil und dornig. Verkündet es, verbannt die falsche Vorsicht. Der Sieger ist gewiss, wenn einst die deutsche Wut hervorbricht. Sie tragen mühsam Stein um Stein hoch vor Walhallens Pforte. Das soll ein Stein am Mahlmal sein, an hochgeweihtem Orte. Erfürcht nicht nur die Blicke auf in Stein gehauene Worte. Das Vaterland muss leben, Worte von besonderer Sorte. Das ist der Platz, wo deutscher Herr der einst strebte. Als noch der Sinn für Stolze, der im deutschen Herzen lebte. Als dieses Land, was deutsch genannt, den Frühling einst erlebte. Den Freiheitskampf belebt, den Jüngern Jahres widerstrebte. Heil Deutschland, dir im Siegerkranz, mein Deutschland, du sollst leben. Schon oft dort mittels List versucht, dein Leichentuch zu beben. Dein Volk ist alles, du bist nicht, hast Leben uns gegeben. Zum Dank dafür, zum Treue Schwur, die Hand zum Gruß erheben. Das ist dein Stolz an deutscher sein, das Wort soll wieder gelten. Erlöst sie den Walhalla ein, das Heer der toten Helden. Dann steigt er auf der Freiheitsart jenseits des welchen Walles. Erneut das Wort der Klinge macht, mein Deutschland über alles. Die Seherin in ihrer Prophezeiung. Wann wird der Fenriswolf Göttervater Odin verschlingen? Warum warnen seine Raben Hugin und Mumin ihn nicht? Gegen Morgen fliegen sie über die Welt, um zu sehen und zu hören. Und am Abend kommen sie heim, um Odin alle Neuigkeiten zuzutragen. Ihn, der nur ein Auge hat, das zweite verpfändet an einem riesigen Mimir, um aus der Quelle der Weisheit trinken zu dürfen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat als erster über das Leben dieser Germanen und ihre Kulte geschrieben. Sie versprechen Odin für den Fall des Sieges große Opfergaben. Die Waffen der unterlegenen Gegner, Gold und selbst ganze Schiffe versenken sie zum Dank an die Götter in ihren heiligen Mooren. Der Tag der größten Schmach, den Trützgenbau zerbrochen. Da ward an jenem schwarzen Tag das Urteilswort gesprochen. Der Feind, der triumphiert, der konnte Deutschland unterjochen. Doch unterm Schutt der Zeit ist deutscher Geist noch ungebrochen. So lange tragen Stein um Stein, zumal die stillen Helden, bis einst bei Licht im Frührotschein die Sendeboten melden. Die Schlacht geschlagen und am Boden, die sich gegen uns stellten. Ein Heil unseren Waffenbrüdern, der Herrgott soll's vergelten. Das ausgewetzt, das Schadgeschwert, das frei die deutschen Lande. Und dass die heilige Flamme am Herd nicht länger schwelt vor Schande. Zerrissen war es nie in uns, das deutsche Bruderbande. Das Volk stand auf der Sturm, brach los, erlöscht den Weltenbrande. Dann lodern aller Orten wildes Opfers heilige Gaben. Dann brannt des Reiches alter Schild in altgeliebten Farben. Mit Schwarz-Weiß-Rot und jenem Zeichen, was man einst begraben. An diesem Tag der Außerwelt wird es voll stolz getragen. Und so erzählt es die Seherin weiter. Gegen Ende der Zeit wird Unfrieden herrschen. Brüder fallen einander in den Rücken. Und der Sohn verschont seinen eigenen Vater nicht. Danach werden 3 Jahre kommen, die nur ein einziger langer Winter sind. Genannt Fimbul. Nur Frost und Hungersnot. Der böse Gott Loki wird ein unheimliches Schiff auftragen, das aus den ungeschnittenen Nägeln toter Menschen gebaut ist. Mit zerfetzten Segeln und einer Besatzung aus verwesten Leichen wird Loki mit diesem Schiff das Totenreich verlassen. Und die Midgard-Schlange wird sich aufs Land wälzen und gegen Thor kämpfen, den Herrn von Blitz und Donner und Beschützer der Menschen. Heil Deutschland, dir im Siegerkranz, mein Deutschland, du sollst leben. Schon oft wird mittels List versucht, dein Leichentuch zu beben. Dein Volk ist alles, du bist nichts, hast Leben uns gegeben. Zum Dank dafür, zum Treue, Schwur, die Hand zum Gruße heben. Dann ist dein Stolz ein Deutscher sein, das Wort soll wieder gelten. Erlöst sie den Valhalla ein, das Heer der toten Helden. Dann steigt er auf der Freiheitsfahrt, jenseits des Menschenwalles. Erneut das Wort der Klinge mag, mein Deutschland über alles.